Abschnitt 13 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Im Wigwam Old Shatterhands, Teil 3. Drei Aufschriften bezeichnen in Radebeul die Villa. An der Vorderfront, auf der sich das Blau von Glycinien emporrankt, steht der Name des Hauses, Shatterhand. Am Eingangstor zwei kleine Messingschilder. Mai besagt das eine, das andere gestattet Fremden den Besuch nur nach vorhergegangener Vereinbarung. Die Diele betont allerwildestes Wildwest, betont Prärie und Indianerdorf. Mit Tigerfellen ist die Wand drapiert und mit dem Kopf eines Elentiers. Tomahawks und Boomerangs kreuzen sich, doppelläufige Gewehre und vierschneidige Tigermesser. Lassos und Zaumzeug umschlingen Jagdtrophäen, Schirwans, Mokassins und alles Übrige, was zur stilmäßigen Ausrüstung eines ruhmreichen Trappers gehört. Noch fantastischer der Salon. Auf Riesenkartons die Originale der Zeichnungen, mit denen Sascha Schneider Mais Bücher illustriert hat. Brick-a-Brack aus Wachsstein und Porzellan Chinas, bemalte indianische Holzskulpturen, phönizische Steinstatuetten füllen die Vitrinen. Die Zimmerecke schneidet ein geflochtener Wandschirm voll Koransprüchen, auf einer Etagere liegen ein rottönernes Kalumett, ein Rosenölfläschchen und ein geschnitztes Tespi, ein Kranz türkischer Gebetkugeln, ausgebreitet wie Corpora Delicti auf dem Gerichtstisch. Zunächst wird man von Frau Mai begrüßt, die in der Behandlung des Themas Karl May Routine besitzt. Sie führt seine Korrespondenz, empfängt die Wallfahrer, erklärt ihnen die Schätze der Villa Shatterhand, erzählt ihnen von Mai, seinen Reise- und Bücherplänen, und der große Magus braucht sich dann nur für einige Augenblicke zu zeigen, um ohne großen Zeitverlust zu seiner Arbeit zurückkehren zu können. Mai selbst ist ein untersetzter Herr, soiniert gekleidet, nur der grünschillernde Skarabäus in der Krawatte meldet den Globetrotter. Das silbergraue, schüttere Haar liegt fest an und reicht tief in den Nacken. Auch der graue Schnurrbart, wohl gepflegt. Die Stirne nicht denkerisch gewölbt, aber hoch und frei, wie bei Menschen, die Geographie des Hirns besitzen, die klare Anordnung und Bereitschaft reichlicher Gedächtnisgüter. Er sechselt leicht und kommt bald in Erregung, was bei dem Thema selbstverständlich ist, wenn aber seine Frau, mitgerissen, sich allzu lebhaft an der Debatte beteiligt, unterbricht er sie ein wenig ärgerlich: »Das verstehst du nicht.« Wir sprechen zuerst vom Charlottenburger Prozess. Warum hat Mai nichts erwidert, als der Beklagte, der Schriftsteller Selius, ihn beschuldigte, er habe Diebstähle verübt, Marktfrauen überfallen, eine Räuberbande gegründet, Geld entlockt und Meineid begangen? Warum ich nicht geantwortet habe? Der Richter ließ mich nicht zu Worte kommen. Ich war auf derartige Angriffe vollständig unvorbereitet. Es war ein Prozess formaler Natur. Sechs andere große Prozesse, die ich gegen Selius angestrengt habe, schweben noch. Der Vorfall war ganz geringfügig im Vergleich zu den anderen Delikten, um deren Willen ich ihn geklagt habe. Er hatte mich zwar einen geborenen Verbrecher genannt, jedoch nur in einem Privatbrief an die Weimarer Kammersängerin Selma von Scheid. Es lag also keine öffentliche Beleidigung vor. Ich wusste genau, er könne hierfür höchstens zu einer Geldstrafe verurteilt werden und nahm mir nicht einmal einen Rechtsanwalt mit. Selius aber hatte seinen Schriftsatz vervielfältigt an die Zeitungsredaktionen geschickt, alle Berichterstatter zusammengetrommelt. Als ich, starr vor Staunen über seine Beschuldigungen, das Wort erbat und ausführte, dass ich wenigstens 2 Stunden brauchen würde, um jedes einzelne Glied dieser Riesenkette von Unwahrheiten zu widerlegen, erwiderte der Richter, dies sei nicht nötig, klappte die Aktentasche zu und der Gerichtshof verließ den Verhandlungssaal. Nach einer Weile kehrte er zurück und verkündete, Selius sei zu 15 Mark Geldstrafe verurteilt. Nun meldete sich der Rechtsanwalt des Selius zu Wort und sagte, er habe ja noch kein Plädoyer gehalten, sondern nur Beweisanträge gestellt. Daraufhin erklärte der Richter, das Urteil sei irrtümlich gefällt worden, hörte die Rede des Verteidigers an und sprach den Selius frei. Ich habe selbstverständlich Berufung eingelegt. Was das für ein Mensch ist, dieser Selius? Er stammt aus Reval. Was er ursprünglich für einen Beruf hatte, weiß ich nicht. Seiner politischen Färbung nach war er zuerst nationalliberal, dann freisinnig, dann Sozialdemokrat und jetzt ist er Funktionär der Gelben Arbeitervereine. Im Jahre 1904 kam er nach Dresden, um sozialdemokratischer Redakteur zu werden. Doch gelang ihm dies nicht. Und so gab er selbst ein Blättchen heraus, das er die Sachsenstimme nannte. Eines Tages erschien er bei mir und gab seine Ansichten zum Besten. »Wir Schriftsteller sind arme Leute«, sagte er damals ungefähr. »Wir können uns keine eigene Gesinnung leisten. Wer uns bezahlt, dem gehören wir. Man muss sich bemühen, Leute kennenzulernen, man muss sie studieren. Jeder Politiker, jeder Beamte hat Werk am Rocken. Irgendwo gibt es im Vorleben jedes Menschen einen dunklen Punkt. Bei passender Gelegenheit macht man geschickt eine Andeutung über die geheime Sünde des Betreffenden. Dieser muss sich nun bemühen, die Gunst des Schreibers zu erwerben. Und auf diese Weise wird man ein einflussreicher, großer Redakteur. Später wandte sich Selius in Briefen an mich, ich möge ihm Geld für sein Blatt senden. Zunächst bat er um 2.000, dann um 3.000 und zuletzt um 10.000 Mark. Dafür wollte er mich rühmen und preisen. Hunderte von Exemplaren blau angestrichen an reichsdeutsche und österreichische Zeitungen senden, mir einen großen literarischen Ruf schaffen. Ich entgegnete, dass ich dies nicht nötig habe und für solche Zwecke kein Geld besitze und schickte ihm auch keinen Pfennig. Er hatte bei mir den Schriftsteller Max Dittrich kennengelernt, welcher eine Broschüre über mich abzufassen beabsichtigte, und Selius wollte nun von mir eine Empfehlung an Dittrich, dass dieser ihm den Verlag der Schrift übertrage. Er schrieb mir, er würde die Broschüre glänzend vertreiben und mich lancieren, und wandte sich gleichzeitig an Dittrich, dem er von jedem verkauften Exemplar eine hohe Tantieme anbot, wenn er ihm die Broschüre in Verlag gebe und einen Druckkostenbeitrag von 10.000 Mark von mir verschaffe. Dittrich teilte mir das damals schriftlich mit, und meine Absicht, den Selius keinesfalls zu unterstützen, wurde hierdurch noch bestärkt. Eines Tages langte eine anonyme Postkarte an mich ein, bloß mit Anfangsbuchstaben unterzeichnet. Ich saß soeben, hieß es auf dieser, in einem Restaurant, und da erklärte ein gewisser Herr Selius zu anderen Leuten, dass er in der nächsten Nummer der Sachsenstimme gegen sie einen Artikel loslassen werde. Ich ging mit der Karte zum gerichtlichen Sachverständigen und der konstatierte, sie sei von Selius selbst geschrieben. In der nächsten Sachsenstimme erschien wirklich ein Artikel, in welchem er mich als ein kleines, altbackenes Schulmeisterlein mit struppigem Haar schildert und sagte, ich sei sehr kurzsichtig, jedoch verstecke ich meinen Klemmer sorgfältig. Was sollte dieser Vorwurf? Er wollte mich damit blamieren, denn ein Weidmann, ein Schütze, darf nicht kurzsichtig sein. Ich sehe aber außerordentlich gut, nur trage ich beim Lesen einen Kneifer, weil ich weitsichtig bin. Solcher Unwahrheiten waren in dem Aufsatz etwa 70 enthalten, doch unterließ ich jede Erwiderung. Darauf wurde ein zweiter veröffentlicht. Ich reagierte wieder nicht. Die Artikel waren zu wartend, einige Angelegenheiten nur andeutungsweise berührt. Selius glaubte wahrscheinlich, ich würde doch noch mit den 10.000 Mark herausrücken. Er irrte. Da erschienen am Weihnachtsabend in den Schaufenstern der Papierhandlungen und Buchhandlungen Dresdens große Plakate mit der Aufschrift »Die Gräfin Montagnoso und die Vorstrafen von Karl May«. Reklame für einen Artikel in der Zeitschrift des Selius. Das Tertium Comparationis war, dass sowohl die Gräfin Montagnoso als auch ich ausgepichte Bösewichter seien. Natürlich wurde das Blatt, weil jeder einen pikanten Zusammenhang zwischen mir und der ehemaligen Kronprinzessin vermutete, massenhaft gekauft. Das war für mich eine böse Weihnachtsüberraschung. In dieser Weise schrieb er noch eine Reihe von Pamphleten gegen mich, bis er verschwand. Frau May, einfallend, mit Schulden. Karl May, mit massenhaften Schulden. Einmal habe ich ihn wegen 2,50 Mark pfänden lassen wollen, die mir vom Gericht zugesprochen worden waren. Nicht einmal die konnte ich bekommen. Wurde er nie zu größeren Strafen verurteilt? Ich habe selten gegen ihn Klage erhoben. Ich hatte keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Einmal klagte ich ihn zum Beispiel. Er wurde verurteilt und ich glaubte, mit diesem einen Fall fertig zu sein. In zweiter Instanz wurde er jedoch freigesprochen. Frau May, er ist nämlich ein Talent in der Art seiner Verteidigung. May, ein Genie geradezu. Er arbeitet mit beispielloser Unverfrorenheit. Er sagte einmal dem Staatsanwalt, ein Hotelier vom Berge Sinai habe ihm erklärt, May ist ein Lügner, dem darf man nichts glauben. Nun gibt es auf dem Berge Sinai bloß das Kloster der heiligen Katharina, sonst kein Haus, kein Restaurant, am allerwenigsten ein Hotel. Meine Anzeige wurde damals zurückgewiesen, man nahm an, eine derart konkrete Behauptung könne er nicht aus dem Stegreif erfunden haben. Bei diesem Prozess handelte es sich um die Geschichte der anonymen Postkarte. Er wurde freigesprochen, weil man ihn aufgrund von Indizien des schweren Verbrechens der Erpressung nicht schuldig erkennen wollte. Als Selius aus Dresden verschwunden war, tauchten in Wien und in Deutschland in einigen Blättern seine alten Artikel gegen mich auf. Plötzlich erschien Selius wieder auf dem Plan. Und zwar als Mitarbeiter des Brunschen Wochenblattes in Berlin, Die Wahrheit. In dieser wurde ein Schundartikel veröffentlicht, in dem behauptet wurde, ich sei ein atavistischer Verbrecher. Das war eine Beleidigung, für die kein Wahrheitsbeweis zulässig ist, und ich hätte ihn ruhig verklagen können. Aber ich dachte mir, du müsstest wieder draufzahlen, denn bei der Pfändung kriegst du ohnehin nichts. Nun gab er ein neues Blatt heraus, das er selbst als Leib- und Magenblatt der gelben Arbeiter bezeichnete. Es hieß Der Bund. In diesem Bund ging er besonders scharf gegen seine früheren Bundesbrüder, die Sozialdemokraten, los. Diese antworteten ihm entsprechend und es kam zu mehreren Beleidigungsklagen. Hierbei wurde ich von den Sozialdemokraten als Zeuge gegen Selius nominiert. Ich, das sage ich aufrichtig, nahm mir vor, mich der Sache zu entziehen und habe auch in diese Prozesse nicht eingegriffen. Selius aber fürchtete, weil er von meiner Absicht, mich der Aussage zu entschlagen, nichts wusste, mein Zeugnis werde ihn kaputt machen. Deshalb schickte er seine Frau nach Radebeul. Sie wagte es nicht, in meine Villa zu kommen, sondern bat meine Frau in die Bahnhofswirtschaft von Radebeul. Dort setzte Frau Selius meiner Frau auseinander, wie ich bei dem Prozesse aussagen sollte. Wenn ich es nicht so täte, würde Selius abermals gegen mich losziehen und mich ruinieren. Meine Frau erwiderte, ich würde nichts als die Wahrheit aussagen. Daraufhin fuhr Frau Selius von dannen, ohne ihren Zweck erreicht zu haben. Um diese Zeit ließ Selius eine Annonce erscheinen, dass er einen Schriftsteller suche. Mit dessen Hilfe wollte er mich endgültig zugrunde richten. Es meldete sich ein Schlossergeselle namens Friedrich Wilhelm Karl aus Basel, der zur Schriftstellerei übergehen wollte. Diesen engagierte Selius, zahlte ihm nach und nach 250 Mark aus. Dafür sollte er eine Broschüre unter dem Titel »Karl May, ein Verderber der deutschen Jugend« schreiben. Hierüber sagte Karl in einer eidesstattlichen Versicherung ungefähr Folgendes aus. Selius hat mir gesagt, dass May durch diese Broschüre totgemacht werden soll. Er werde diese Broschüre den Richtern vorlegen, damit diese den Aussagen Mays nicht glauben. Selius bezeichnete sich als großes forensisches Talent. Wenn er vor Gericht zu sprechen beginne, so seien die Richter auf seiner Seite. Darauf antwortete ich, ich kenne May ja gar nicht, er hat mir nichts getan, ich habe gehört, dass er ein tüchtiger Kerl ist, und wenn ich solche Sachen schreibe, komme ich ins Zuchthaus. Selius entgegnete mir, wir Schriftsteller stehen alle mit einem Fuß im Zuchthaus, auch ich bin wiederholt vorbestraft, aber das ist nur eine gute Reklame für uns. Selius gab mir die nötigen Unterlagen und nun sollte ich die Broschüre beginnen. Karl schrieb den Anfang der Broschüre, aber da ihn Selius nicht überzeugt hatte, so schlecht, dass er unmöglich gedruckt werden konnte. Karl wird es wohl nicht besser getroffen haben? Oh nein, er schrieb es mit Absicht schlecht. Ganz konfuses Zeug, das überhaupt keinen Sinn hatte. Als Selius dies las, sagte er, »Das taugt nichts. Ich werde die Broschüre selber schreiben und Ihren Namen darunter setzen.« Karl verbat sich das, sowohl bei Selius als auch bei dem Verleger. Trotzdem erschien die Druckschrift unter dem Namen Karls und strotzte von Lügen, Übertreibungen und Invektiven. »Verzeihen Sie, Herr Doktor, das.« »Und bitte sagen Sie mir nicht, Herr Doktor. Ich habe zwar das amerikanische Doktorat erworben, aber ich höre es lieber, wenn man mir bloß Herr May sagt.« Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Klaus Missfeld.